Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Michel Foucault, wenn sein Name fällt in einer Diskussion, in einem Vortrag, auch in einem Text, wirkt das bis heute irgendwie elektrisierend. Philipp Sarasin, Sie haben sich intensiv mit dem Werk von Michel Foucault auseinandergesetzt. Warum elektrisiert er nach wie vor? Ja, ich glaube, weil Michel Foucault tatsächlich zeitlebens ein Provokateur war, das auch wusste und auch genoss, diese Rolle sehr dezidiert einnahm. Man muss sich zum Beispiel vorstellen, dass er, als er 1970 ans Collège de France gewählt wird, das ist die renommierteste Anstalt französischer Wissenschaft überhaupt, wenn nicht weltweit eine der renommiertesten, wird dort Professor auf einen Lehrstuhl, der eigens für ihn geschaffen wird, das heißt Geschichte der Denksysteme. Und da sagt er in einem Interview vorher, das interessiert ihn eigentlich alles überhaupt nicht mehr, diese blöde Wissenschaftsgeschichte, das sei kalter Kaffee. Er interessiert sich jetzt fürs Gefängnis und wird flux zu einem Militanten, der Aktionen auf der Straße unternimmt und verhaftet wird. Das heißt, wir werden im Folgenden, wenn wir uns über Foucault unterhalten, Philipp Sarasin, uns nicht über einen Michel Foucault unterhalten, sondern über mehrere Michel Foucaults. Ja, er hat sich auch mal als den Philosophen mit der Maske bezeichnet oder hat davon geträumt, in einem Artikel vorgeschlagen, dass man Texte ohne Autornamen publizieren soll, damit einfach das Wissen zirkuliert und damit man auch verschieden mit Identitäten spielen kann. Und er hat auch immer wieder gesagt, mich interessiert nicht, was ich in alten Büchern geschrieben habe, das liegt zurück, ich will was Neues machen, behaftet mich nicht auf das, was ich gesagt habe, ich will Raum haben, um neu zu denken, immer wieder neu. Dieser bewegliche Kopf wird am 15. Oktober 1926 in eine Ärztefamilie hineingeboren. Sein Vater war Chirurg und Universitätsprofessor. Philipp Sarasin, hat ihn dieses medizinische Milieu seiner Jugend geprägt? Ja, das medizinische sicher auch. Zuerst möchte ich aber sagen, Michel Foucault hat immer betont, dass er in ein Milieu des Wissens hineingeboren wurde. Er hat einmal gesagt, ich habe im Wissen gebadet. Also das ist diese französische Provinzbourgeoisie, sehr gut ausgebildet. Er geht als junger Intellektueller dann an die École Normale Supérieure in Paris nach dem Krieg. Das ist die Kaderschmiede für Geisteswissenschaftler und wird dann entsprechend diesen Weg gehen, der eigentlich in Frankreich vorgesehen ist für genau solche Köpfe. Hat das aber eher nicht zelebriert, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern ist mit dieser Vorbestimmung, auch mit diesem Baden im Wissen, wie Sie sagen, mit dieser intellektuellen Vorbestimmung eigentlich sehr lustvoll und auch manchmal spielerisch umgegangen? Ja, ich meine, Foucault hat natürlich, wie soll ich das sagen, durchaus ein Bewusstsein gehabt, wie Wissen und die Position des Wissenden in einer Gesellschaft Macht ausüben kann und hat, als Anarchist, der er war, jede Form von Machtausübung, von Machtposition sehr, sehr kritisch angeschaut und hat deshalb auch seine eigene Position als Wissender und als Professor und als erfolgreicher Autor sich auch reflektiert und gewusst, dass er Wissen teilen muss. Er muss ein ganz großer Lehrer gewesen sein. Am Collège de France hat wahnsinnig viel Publikum angezogen, weil er sein Wissen auch sehr gut geteilt hat. Die Grundlagen für dieses Wissen legte Michel Foucault mit einem Studium in Psychologie und Philosophie. Natürlich ist es schwierig, so eine Biografie im Rückwirken gewissermaßen zu interpretieren, aber Psychologie und Philosophie, das sind doch so zwei Elemente der äußeren und der inneren Bedingtheiten des Menschen, die ihn möglicherweise sein ganzes Leben lang begleitet haben. Ja, er schreibt auch einmal, er habe eigentlich immer sein ganzes Werk kreise um die Frage, was ist ein Subjekt? Also was ist ein Mensch, der von sich sagt, ah, das bin ich und ich möchte so und so leben oder ich lebe offenbar so und so. Eine Frage, die in der Philosophie natürlich eine zentrale Rolle spielt, ist eine Frage, die in der Psychologie verhandelt wird. Und es ist eine Frage, auf die Michel Foucault neue Antworten gesucht hat, vielleicht jetzt mal kurz gesagt, indem er als Historiker untersucht hat, wie sich diese Frage in verschiedenen Epochen beantwortet hat und welche Angebote, in Anführungszeichen, es zur Beantwortung dieser Frage gab. Er hat sich dann aber, das muss man sagen, er hat sich sowohl von der Philosophie wie von der Psychologie abgewandt, genau deshalb, weil er diesen beiden Disziplinen vorwirft, nicht historisch zu denken. Aus einer historischen Perspektive nähert sich nun Michel Foucault diesem Subjekt aus einer ganz speziellen Warte, nämlich indem er zunächst sich dem Wahnsinn zuwendet. Folie des Raisons, Histoire de la folie à l'âge classique, auf Deutsch Wahnsinn und Gesellschaft. In diesem Buch unternahm Michel Foucault den Versuch, den Begriff des Wahnsinns in einen historischen Kontext zu stellen, auf eine kurze Formel gebracht, resonierte Foucault, dass Wahnsinn ein historisch bedingtes Erzeugnis sei, ebenso wie die daraus resultierenden Techniken der Ein- und Ausschließung. Ganz kurz formuliert, was war neu an diesem Ansatz, Philipp Sarrazin? Ich glaube, neu und dann auch für das ganze weitere Werk bestimmend war Foucaults Gedanke, dass es den Wahnsinn, wie ihn zum Beispiel die Psychopathologie des 19. Jahrhunderts oder die Psychiatrie des 20. Jahrhunderts beschreibt, dass es den nicht einfach gibt als Naturphänomen, das gleichsam an sich da ist und dass man beschreiben kann, wie man irgendeine Pflanze beschreibt, eine Frucht, die auf Bäumen wächst, sondern Foucaults Idee ist im Grunde zu sagen, es mag möglicherweise Leute geben, die irgendwie verwirrt im Gehirn sind, die konfus im Kopf sind, die merkwürdige Dinge sagen. Aber es gibt historisch sehr und auch kulturell sehr unterschiedliche Formen, mit dieser Verwirrtheit umzugehen. Und die Klassifizierung solcher Verwirrtheiten als Wahnsinn im klassischen Zeitalter, das ist in Frankreich von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Französischen Revolution, und dann nach der Revolution die Befreiung des Wahnsinns aus den Ketten durch Philippe Pinel, also die Wahnsinnigen waren in der Salpêtrière zusammen mit anderen Kranken und vor allem Gefangenen eingesperrt, die Befreiung des Wahnsinnigen aus den Ketten durch die Psychiatrie des 19. Jahrhunderts, da sagt Foucault, das sind verschiedene Formen aus dieser Verwirrtheit, eine Krankheit zu machen. Und diese andere Art, ein Subjekt zu sein, wie es der Wahnsinnige eben darstellt, zu pathologisieren und im Grunde auch wieder in ein Gefängnis einzusperren, nämlich in ein Gefängnis von Definitionen und ärztlichen Praktiken. Das Problem natürlich bei dieser ganzen Sichtweise, die Foucault in diesem Buch von 1961 entwickelt, ist natürlich ein wenig die Frage, ja, gibt es nun so etwas wie diesen ursprünglichen Wahnsinn? Und Foucault hat in diesem Buch damals im Grunde gesagt, es gibt diesen Wahnsinn als die attraktive Gegenposition zu dieser herrschaftlichen Vernunft. Also er hat in diesem Buch ein Stück weit auch mit diesem Wahnsinn als einer, wie er sagt, ursprünglichen Erfahrung ein Stück weit kokettiert, ist vielleicht ein zu großes Wort, aber er hat immerhin von sich selbst gesagt in diesem Buch, ich bin der Apologet und der Exeget dieses Wahnsinns. Ein Zeichen dafür, wie Michel Foucault immer wieder auch aus seinen Büchern hinaus heraus provoziert, auch mit der eigenen Lebenshaltung immer wieder provoziert. Und es gab ja viele Attribute rund um Michel Foucault. Die einen sagten, er sei ein Poststrukturalist, andere sagen, er sei eben ein radikaler Nihilist. Was würden Sie denn sagen, Philipp Sarrazin? Gibt es ein Etikett, das man Michel Foucault anhängen könnte? Ja, ich glaube, das einzige Etikett, das er auch in Interviews wurde er ja immer gefragt, was er denn eigentlich sei. Und man hat ihn auch mit diesen Etiketts konfrontiert, natürlich. Und zu was er stand, war das Etikett, ich bin ein Skeptiker. Er ist ein skeptischer Mensch. Das heißt, einer, der auf eine sehr grundsätzliche Art und Weise den aktuellen Wahrheits- und Wesens- und Identitätsbehauptungen misstraut. Also eine Frau ist wesensmäßig das oder jenes oder eine wissenschaftliche Wahrheit behauptet XY. Foucault hat ein Denken praktiziert, das genau solchen Wahrheits- und Wesensbehauptungen und Identitätsbehauptungen systematisch misstraut und er hat immer versucht, diese historisch zu dekonstruieren, gleichsam ihre Geschichte zu rekonstruieren, um zu zeigen, dass diese Wahrheit eine sehr bedingte und wechselvolle ist. Und auf diesem Weg hat er ja mit vielen Traditionen gebrochen, mit vielen Denktraditionen. Beginnen wir mal mit dem Marxismus. Mit dem Marxismus hatte er ja so seine Mühe, hat aber auch immer damit kokettiert gegenüber den Marxisten, dass er gesagt hat, ihr habt gar nicht genau gelesen, wie viel Marx ich eigentlich in meinen Büchern drin habe. Wie war dieses Verhältnis zum Marxismus denn genau? Ja, also zum einen muss man wirklich sagen, Foucault war tatsächlich brutal belesen. Foucault hat wirklich eine Rezeptionsmaschine, die sehr viel aufnimmt und deshalb sehr viele Spuren in seinem Werk von anderen Texten, anderen Denktraditionen verarbeitet hat, ohne sie immer auszuweisen. Das macht dieses Werk auch interessant und reizvoll, heute noch zu lesen. Und so geht es auch mit Marx. Er zitiert Marx und andererseits, aber muss man nun sagen, er ist kein Marxist, was in Frankreich der 1960er, 1970er Jahre doch einen gewissen Mut braucht als Intellektueller, diese Position einzunehmen, weil man war entweder Marxist oder Antimarxist, war entweder ein Linker oder ein Bürgerlicher, ein Fortschrittlicher oder ein Reaktionär. Also diese ganz einfachen Polarisierungen haben das intellektuelle Feld damals beherrscht und Foucault hat eine Position irgendwo dazwischen oder daneben einzunehmen versucht. Er ist ein radikaler Kritiker der Macht, aber, das ist entscheidend, er hat sich immer dieser Art von Hegelschen Geschichtsphilosophie verweigert, die auch für Marx prägend ist, die kurz gesagt bedeutet, dass die Geschichte eine bestimmte Richtung hat, dass sie einen bestimmten Fortschrittsweg beschreitet, dass sie an ein Ziel führen wird. Und bei Marx war das dann natürlich die Etappe vom Feudalismus über den Kapitalismus, den Sozialismus zum Kommunismus, als eine Logik der Geschichte, die der linke Theoretiker dechiffrieren kann und der daher weiß, wohin die Reise geht. Und Foucault hat immer gesagt, das stimmt einfach nicht. Foucault hat immer gesagt, Geschichte ist ein offener, kontingenter, vom Zufall regierter Prozess, voller Diskontinuitäten, Brüchen, Sprüngen, so dass man sich nicht in seinem politischen Handeln auf eine Zukunft ausrichten kann, von der man gewiss annehmen darf, man wisse schon, dass das eigene Handeln mit dieser Zukunft kompatibel sein wird, wie die Linke das damals gemacht hat. Trotz dieser Ergebnisoffenheit des historischen Denkens bei Michel Foucault hat er ja immer versucht, doch Ordnung zu schaffen auf dieser doch sehr komplizierten Welt, die er da vorgefunden hat, hat auch an seinen Denkkategorien permanent ordnend gearbeitet, vielleicht ganz deutlich in einem dieser ersten, auch ganz wichtigen Bücher, Les mots et les choses, auf Deutsch die Ordnung der Dinge. Wenn ich Sie frage, Philippe Sarrazin, selon Michel Foucault, was ordnet denn eigentlich die Dinge und was ordnet die Wörter? Also vielleicht Foucault versuchte, die Ordnungen zu entziffern, die er in der Welt vorfindet. Paul Venn, ein Freund von Foucault, der jetzt gerade ein Buch über ihn publiziert hat, der Philosoph als Samurai, der sagt, dass Foucault im Grunde wie ein Naturforscher einfach beobachtet, welche Arten von Reden es gibt. Beschreibt, welche Ordnungen teilen die verschiedenen Äußerungen in bestimmte Gruppen und Klassen ein. In der Ordnung der Dinge, diesem großen Buch über die Wissenschaften, zuerst des klassischen Zeitalters und dann der Moderne, da redet Foucault von den sogenannten Episteme. Das sind große gleichsam Wissensordnungen, die für, laut Foucault damals 1966, für alle Wissenschaften einer Epoche gelten, eine bestimmte Art, die Dinge zu sehen. Ganz kurz kann man vielleicht sagen, im klassischen Zeitalter, also grob gesagt im 18. Jahrhundert, ist es das Denken der Mathematik, der Formalisierbarkeit, des Tableaus. Also man kann die Dinge in ein Schema, in eine Tabelle einfügen, als Wissensideal. Und im 19. Jahrhundert, beschreibt dann Foucault, wird die Geschichte, das historische Denken, das Denken in Verläufen, das Denken, das eine Bewegung ausmacht von einer historischen Wurzel zu einer Gegenwart hin, das wird zur ordnenden Struktur für mehrere Disziplinen. Das ist eine erste Antwort, die er gibt auf die Frage, wie wird geordnet. Eine zweite Antwort, dann etwas später, am Ende der 60er Jahre entwickelt, findet er mit dem Begriff Diskurs. Dieser berühmte Begriff Diskurs, der natürlich mit Foucault sofort assoziiert wird. Das ist gleichsam eine etwas kleinräumigere Wissensordnung. Das gilt vielleicht für eine wissenschaftliche Disziplin, ohne dass man jetzt sagen muss, und alle anderen Disziplinen in einer bestimmten Epoche folgen derselben Logik. Es ist eine etwas kleinräumigere Frage danach, wie ordnet sich das Sprechen von Physikern um 1800? Oder nach welchen Regeln, in Anführungszeichen, sagen Psychiater um 1900 sinnvolle Sätze über den Wahnsinn? Die eben gemessen an den Ordnungsleistungen dieses Diskurs als wahr gelten und die für die Mitglieder dieser Community, die da mitsprechen dürfen, als sinnvoll erscheinen. Aus historischer Distanz merkt man dann plötzlich, dass man die Sätze nicht mehr versteht, diese Wahrheiten, dass sie einem schal vorkommen, weil wir in anderen Ordnungszusammenhängen stehen, unser Wissen anders geordnet ist. Das ist eigentlich der Blick des Historikers auf sich ablösende Wissensordnungen. Archäologie ist ja ein Wort, das Michel Foucault auch immer wieder braucht, um ein Stück weit auch seine Methode zu beschreiben, das Schürfen in immer tiefere Schichten, aber auch Anatomie. Und er sagt an einem Ort, dass ein Stück weit diese Herangehensweise an Diskurse abgeleitet ist aus der Anatomie. Das ist, ich würde sagen, ein erster Ort in seinem Werk, wo er den Diskursbegriff so langsam zu entwickeln beginnt, noch sehr früh, noch nicht sehr ausgearbeitet, nämlich in seinem Buch Die Geburt der Klinik, 1963 erschienen. Und da spricht er unter anderem über einen großen Wechsel des Denkens um 1800 und sagt dort beim französischen Anatomen Xavier Bichat, könne man sehen, dass der nun den Körper aufschneidet, anschaut, um die Krankengeschichte an den da liegenden Organen zu untersuchen, während die ältere Medizin sich auf eine Wissensordnung bezogen hat, die gleichsam im Raum der Texte und Diskurse einfach beschreibt, wie der Körper sei und von dort her gedacht hat. Und das Interessante ist, dass Foucault tatsächlich im Grunde dann seinen Diskursbegriff zehrt, wie soll ich sagen, von dieser Metaphorik. Der Diskursanalytiker schaut, wie liegen die Aussagen da, was ist die Ordnung dieser Aussagen, und er tut das eben nicht nach linguistischen Überlegungen, das ist nicht eine linguistische Untersuchung, sondern es ist eine Untersuchung, die, man könnte sagen, semantisch funktioniert, auf Aussagen, Inhalte, Bedeutungen fokussiert, die um 1800 oder um 1950 kontingenterweise so und so geordnet sind. Er verwendet diesen Begriff der Anatomie dann aber nie wirklich breit als methodisches Konzept, sondern verwendet dann, wie Sie sagten, den Begriff der Archäologie. Und da kann man auch sagen, das ist der Diskursanalytiker trägt wie ein Archäologe Schichten ab und schaut, wie die Scherben oder die Fundamente eines verschütteten Tempels da liegen, um damit eine alte Kultur zu rekonstruieren. Diskurse sind mächtig. Diskurse prägen unser Denken, sie prägen unsere Sprache, sie prägen auch die Art und Weise, wie wir über uns selber denken. Da wurde Michel Foucault auch schon vorgeworfen, und er hatte selber ja auch ein Stück weit in die Richtung formuliert, dass das Subjekt hinter den Diskursen verschwindet, bis hin zu dieser radikalen Aussage, dass da der Tod des Menschen in Kauf genommen werden muss. 1966 formulierte er auf der letzten Seite seines Buches «Die Ordnung der Dinge»: «Der Mensch wird verschwinden wie am Meeresstrand ein Gesicht. Oder? Die Wellen gehen drüber und das Gesicht verschwindet.» Gemeint hat er natürlich nicht, dass der Mensch als biologisches Wesen oder der Mensch als Individuum, der das denkt und spricht und handelt, verschwindet. Und gemeint hat er, dass die Kategorie «der Mensch» als Referenzpunkt für alles Denken und Handeln von Menschen sich auflöst. Nämlich so wie zum Beispiel im Strukturalismus oder in Michel Foucaults eigener Theorie, die sagt, wir müssen, um zu verstehen, warum bestimmte Äußerungen gemacht werden, warum bestimmte Handlungen gemacht werden, müssen wir nicht auf das Bewusstsein dieses handelnden Menschen eingehen, sondern müssen zum Beispiel die Denksysteme untersuchen, die diese Äußerungen programmieren. Jetzt, Diskurse sind solche, könnte man sagen, Programmierungen, solche Ordnungen, in denen sich mein Sprechen entfalten kann. Und das wirkt natürlich provokativ, weil man sagt, ja, aber ich spreche doch jetzt mit Bewusstsein. Ich will ja jetzt auch gerade, indem ich jetzt diesen Satz sage, etwas Bewusstes sagen. Das ist ja richtig. Und Foucault hat natürlich nie bestritten, dass das so ist. Er hat sich auch göttlich aufgeregt, wenn er nicht verstanden wurde von seinen Kritikern. Aber aus historischer Distanz wird man zum Beispiel dieses Interview einordnen können in eine bestimmte Form des Redens über bestimmte Gegenstände. Und denken Sie sich nur die Situation, die heute doch etwas vertrauter ist, wenn man mit Menschen spricht oder diskutiert oder sich vielleicht streitet aus dem sogenannten islamischen Kulturkreis, dann merkt man, wenn man ein wenig selbstkritisch ist, sofort, wie die eigene Wissensordnung, die noch vom Christentum mitgeprägt ist oder von der Aufklärung, anstößt an Wissensordnungen, die ganz anderer Natur sind. Und wer wären wir, dass wir sagen könnten, welches jetzt die bessere ist? Man merkt aber, wie eng die Grenzen sind des eigenen Denkbaren. Michel Foucault hätte sich ja ein Stück weit zurücklehnen können in diese Position des Beobachters, des Archäologen, des Anatomen, wenn man so will. Er hat aber immer wieder Partei ergriffen. Zum Beispiel, Sie haben es schon erwähnt, in den 70er Jahren in der Gefängnisbewegung, war also durchaus ein politischer Mensch, der aber mit 1968 so seine Mühe hatte. Ja, ganz eindeutig eigentlich eine Spannung, die sich da auftut. Einerseits war er 1968 in Tunesien, war dort Professor und hat sich dort sehr für seine Studenten eingesetzt, ist auch mit der Polizei sehr unliebsam in Berührung gekommen in Tunesien. Und man muss sagen, dass die Polizei mit den Studenten damals ganz anders umgegangen ist in Tunesien als in Frankreich. Auch in Frankreich war es hart, aber in Tunesien war es blutig. Da hat Foucault sehr, sehr intensiv sich als politischen Menschen gefühlt und hat diese politische Dimension in seinem Denken und seiner intellektuellen Praxis nie mehr verloren, aber hat sich erstens nie auf ein Parteiprogramm eingelassen, hat sich nie im normalen politischen Prozess beteiligt und er hat sich eben auch nie auf eine politische, ich sage es ein wenig zugespitzt, Heilslehre eingelassen, wie es doch der Marxismus mit seiner zukunftsfrohen Erwartung darstellt, die weiß, wohin die Reise der Geschichte gehen wird und wie man folglich handeln soll. Das hat es bei Foucault nie gegeben, sondern er hat im Grunde immer nur einzelne leidende Menschen in den Fokus genommen. Also er hat sich eingesetzt für die Solidarność in Polen und hat mit dem heutigen Außenminister Kouchner und mit Simon Signoret sind sie zu dritt in ein Auto gesessen, haben Medikamente nach Polen gefahren. Oder er hat sich für vietnamesische Boat People eingesetzt oder für einen spanischen Anarchisten, der hingerichtet wurde und so weiter. Also es sind so ein wenig sprunghafte politische Solidarisierungen und Interventionen, die aber ganz bewusst und gezielt keinem Gesamtkonzept folgen. Michel Foucault hat ja gesagt, wer gegen die Macht ankämpft, unterwirft sich gewissermaßen auch der Mechanik oder den Gesetzen dieser Macht, die er bekämpft. Wäre das der Schlüssel, um zu verstehen, warum er, wenn er politisch aktiv wurde, wenn er eingriff, eben immer nur so sporadisch und ein Stück weit auch unberechenbar eingriff? Ja, ich glaube, das ist gut formuliert, weil tatsächlich natürlich, je mehr man sich auf die konkreten, letztlich zum Teil ja auch technischen Verwaltungsfragen einlässt, muss man sagen, man ist Teil der Verbesserung und permanenten Transformierung von Verwaltungs- und Machtsystemen. Und er hat das durchaus anerkannt unter dem Stichwort Regierung. Er hat irgendwann gesagt, 1978, es stimmt, ich meine, größere Menschenmassen müssen irgendwie regiert werden und das ist nicht per se etwas Böses. Entscheidend ist einfach, und da hat er doch eine gewisse Nähe, eine interessante Nähe zum Liberalismus dann entwickelt. Er sagt, entscheidend ist, dass nicht so viel regiert wird und nicht so sehr regiert wird. Und dass die interessante historische Frage sei, warum im Abendland die Frage oder die Funktion der Kritik habe aufkommen können, die Kritik an der Macht und eben diese Vorstellung, wir wollen nicht so sehr und so intensiv regiert werden wie im Ancien Regime, wir wollen ein anderes Regime und so weiter. Also diese Distanz zum Regieren, zur Macht, die alles durchdringt, ist ganz eindeutig. Auf der anderen Seite wusste er auf einer gleichsam theoretischen Ebene, da nannte er Machtbeziehungen alles, was Menschen verbindet. Also man ist in einem Netz und Geflecht von Machtbeziehungen und insofern sind Machtbeziehungen auch ganz unten wie ganz oben in der Gesellschaft, die wirken in alle Richtungen und auch derjenige, der Widerstand leistet, ist ein Teil dieser Machtbeziehung. Auch hier natürlich ein Widerspruch, wenn man so will, dass Michel Foucault der Macht gegenüber sehr kritisch eingestellt war, gleichzeitig aber auch gesagt hat, es braucht Macht und privat in seinen eigenen Beziehungen, darüber hat er auch sehr freimütig gesprochen, gesagt, Macht zum Beispiel auch in sexuellen Beziehungen, auch im Gespräch, überhaupt mit den Menschen, ist etwas durchaus Lustvolles. Ja, absolut. Ich meine, es spielen jetzt einerseits auf Michel Foucaults privatem Sadomasochismus an, zu dem er gestanden ist, und also unter Consenting Adults, wie das heute so schön heißt, hat er sadomasochistische Praktiken ausgeübt und gesagt, diese Art von Machtausübung macht Lust oder macht Erfahrung. Gleichzeitig hat er ja auch diesen provokativen Satz gesagt, Macht ist produktiv. Macht ist nicht einfach das, was verbietet, verhindert, zensuriert, unterdrückt, sondern ist im Grunde etwas, was anstößt, was Leben ermöglicht, was produktiv ist, was etwas hervorbringt. Und diese Struktur der Machtbeziehungen als Relation, das ist für Foucault absolut fundamental. Er sagt, es gibt nichts Fundamentales, außer die Tatsache der Relation, des Beziehungsgeflechts, in dem Menschen drinstehen. Und in diesem Punkt zum Beispiel ist er sehr nahe am Denken von Charles Darwin, der auch sagt, im Grunde wird alles, was wir vorfinden in der Natur, ist das Produkt von Beziehungen von Organismen zueinander und zu anderen Organismen. Ein Produkt von einem Geflecht von Kräfteverhältnissen zwischen Organismen. Und für Darwin ist dieses Kräfteverhältnis ist produktiv, dass er zwingt die Hervorbringung neuer Formen, ermöglicht die Hervorbringung neuer Formen und bringt alles hervor, was wir als Natur kennen. Und Foucault hat eine sehr ähnliche Vorstellung. Macht ist etwas, was produktiv ist, was hervorbringend ist, was man nicht analytisch, das ist gesellschaftsanalytisch eine interessante Perspektive, was man nicht nur als Zensur begreifen darf. Das führt uns natürlich zur Frage, ist dieses Denken von Michel Foucault, ist das in einem, ich sage es jetzt mal zugespitzt, in einem liberalen Sinne zu verstehen, indem er sagt, ja, das Subjekt an sich ist eben mächtig, das Subjekt will produktiv sein, das Subjekt will auch nicht zu sehr regiert werden, oder sollen wir in unserer Foucault-Rezeption die andere Seite eher betonen und fragen, ist das denn alles Machtkritik, was er tut? Ist das alles Regierungskritik, was Michel Foucault hier formuliert? Also ich würde sagen, es gibt, Sie haben es mehrfach schon gesagt, Foucault ist ein zuweilen widersprüchlicher Denker, wobei nicht vollständig widersprüchlich, sonst wäre es uninteressant, aber mit Spannungen. Einerseits ist er natürlich ein Theoretiker der Disziplinarmacht, der einfach zeigt, wie in der Moderne über Gefängnisse, Fabrikordnungen, Schulordnungen, über harte Disziplin Subjekte hergestellt werden, die eben angepasst sind. Aber damit sagt er nichts anderes, als was Max Weber auch schon gesagt hat. Also das ist natürlich eine soziologische Analyse der Produktion von Menschen, die fähig sind, in einer modernen Industrie und oder postindustriellen Gesellschaft produktiv zu arbeiten. Sie sind normiert, sie können mitmachen, sie wissen, was sie zu tun haben, sie flippen nicht aus. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist Foucault einer, der sich dann die Frage gestellt hat, ja, ist das alles? Ist damit die Moderne zureichend beschrieben? Und da kommt er schon auf diese liberalen Theoretiker, die immer wieder sagen, man soll nicht zu viel regieren, lass der Gesellschaft, laissez-faire, laissez-passer, lass deinen Freiraum, die Gesellschaft muss sich gleichsam wehren gegen einen übermächtigen Polizeistaat. Und er sagt, das ist immerhin eine Leistung der bürgerlichen Moderne, dass sie den Polizeistaat zurückgedrängt hat. Und an diesem Punkt ist der Anarchist Foucault, der Subjektivist Foucault, der sagt, ich will mich nicht bestimmen lassen von irgendjemandem, ich will mein eigenes Leben bestimmen nach eigenen Regeln, ich will mich keinem Gesetz unterordnen, wie es zum Beispiel die Psychoanalyse sagt. Da ist der Anarchist Foucault sehr nahe an diesem Liberalismus. Und da würde ich mal sagen, es ist im Moment interessanter, mal dieser Spur zu folgen, als gleich vorschnell zu sagen, ja, aber als so mehr oder weniger Linker ist er doch ein Kritiker des Liberalismus. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Und es gibt auch Texte, die in eine ganz andere Richtung weisen, die zum Beispiel sagen, Foucault in Interviews sagt, ja, man muss den Sozialstaat überdenken, weil, und zwar ist es immer dasselbe konsequente Argument, auch ein Sozialstaat ist ein Staat mit einem starken Zentrum, das Lebenschancen verteilt und Leute in Abhängigkeit von diesem verteilenden Zentrum hält. Und das ist Foucault suspekt, weil er sagt, der Staat ist das kälteste aller Monster. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.